Kapitel 3, Übung A27. Hören Sie ein Gespräch am Bankschalter. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte mir gern ein neues Auto kaufen. Dazu brauche ich einen Kredit. Haben Sie ein Konto bei unserer Bank? Ja. Wie ist Ihre Kontonummer? Hier ist meine Karte. Ah, ein Girokonto. Wo arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Bei ALAG. Meine Firma überweist mein Gehalt jeden Monat auf mein Konto. Ah ja, ich sehe es. Sie haben aber auch hohe Ausgaben im Monat. Natürlich, ich muss ja Miete bezahlen und Energie und etwas zu essen für meine Familie kaufen. Wie teuer ist denn das Auto? Ich brauche einen Kredit von 40.000 Euro. 40.000 Euro? Das ist viel Geld. Das sind auch sehr hohe Ausgaben für Sie. Sie müssen ja den Kredit abbezahlen und jeden Monat Zinsen für den Kredit bezahlen. Bekomme ich den Kredit oder nicht? Also, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Sie müssen zuerst mal dieses Formular hier ausfüllen.